5. Verabredungen. Ergänze den Dialog. Заполни пропуски. Hi Anna, ich gehe heute ins Kino. Gehst du mit? Ins Kino? Ja, gerne. Prima, ich hole dich ab. Wann kommst du? Um 7:45, okay? Ja, okay.